Doch Bröckling geht dem Heldenbegriff nicht im narrativ-strukturalistischen, sondern im soziologisch-politischen Sinne nach und er erkennt einen Widerspruch. Während unsere Gesellschaften als postheroisch gelten, rufen wir jeden Tag neue Heldinnen aus, in Comics, Computerspielen oder im Kino. Und, so Bröckling, auch der Leistungssport liefert fortlaufendes, heroisierbares Personal. Die Feuerwehrleute von 9/11 werden ebenso zu Helden erklärt wie Klimaaktivistinnen, Whistleblower und politische Freiheitskämpfer. Wenn noch die letzte Castingshow und der banalste Werbespot nach einem Masterplot funktionieren, sind Heldinnen im Grunde allgegenwärtiger denn je. Und damit auch die Konflikte, die sie zu Heldinnen machen. Zum Glück erleben wir kaum mehr Kriege, in denen Helden traditionell geboren wurden. Und doch gleicht unser liberalisierter Alltag an vielen Stellen einer Schlacht um Deutungshoheit. Aus militärischem Kampfesmut wird heute Zivilcourage, Nonkonformismus und Empathie. Der Mechanismus der Identifikation und Verehrung bleibt jedoch derselbe. Heutige Heldinnen dürfen laut Bröckling einige, wenn nicht alle, unsere Schwächen abbilden. Liebeskummer, Alkoholprobleme, Überheblichkeit, Jähzorn, Depressionen und andere allzu menschliche Makel. Und sie sind zugleich auf eine nahezu ironische Art exzeptionell, denn ihnen gelingt, wonach wir uns alle sehnen, sie bewegen sich zu einem besseren Zustand hin. So bedeutet das postheroische Zeitalter bei Bröckling eben nicht das Ende heroischer Orientierungen, sondern ihr problematisch und reflexiv werden. Wir denken die Helden kaputt, indem wir nebenbei ihre Apotheose, ihre Vergötterung demokratisieren. Letztlich kann jede und jeder zum Helden bzw. zur Heldin werden. Und sei es nur für einen Tag, wie David Bowie in Heroes versprach, oder auch nur für die berühmten 15 Minutes of Fame. Bröckling konstatiert, die appellative Kraft heroischer Narrative mag abnehmen, ihr Unterhaltungswert scheint ungebrochen.